Israel hat erneut eine Verschiebung der UN-Untersuchung über palästinensische Vorwürfe gefordert, wonach es im Flüchtlingslager Jenin ein Massaker gegeben habe. Doch die Vertreter der Vereinten Nationen geben sich entschlossen. Ausgehend für Joachim Schubert Ankenbauer. Seit über zwei Tagen schon sitzt die Kommission, die die Vorgänge im Flüchtlingslager Jenin untersuchen soll, in Genf zusammen. Die Informationen fließen spärlich. Zum ersten Mal trat heute der Sprecher der Kommission, Stéphane Dujarric, in Genf vor die Presse. Aber er machte gleich deutlich: Ich bin ein Sprecher, aber wir werden sehr wenig sagen. Kein Wunder angesichts der schwierigen Aufgabe, die die Kommission vor sich hat. 15 Mitglieder sind derzeit in Genf unter der Führung des früheren finnischen Präsidenten Martti Ahtisaari zusammengekommen. Eine Gruppe, die, so Dujarric, noch um weitere Fachleute ergänzt werden könnte, neben den beiden Offizieren, die dem militärischen Berater der Kommission, General William Nash, zur Verfügung stehen. Sie wurden gestern benannt, Namen und Herkunft nannte Dujarric jedoch nicht. Auch zu den internen Beratungen, die die Gruppe seit ihrer Ankunft durchgeführt hat, wollte Dujarric keine weiteren Einzelheiten nennen. Das ist ein wirklich hochrangiges Team, das Generalsekretär Kofi Annan da zusammengerufen hat. Und es braucht einfach Zeit, diese Leute zusammenzubringen, damit sie sich auf ihre Aufgabe konzentrieren können und damit sie sich einigen können, wie sie vorgehen werden. Nach wie vor, so Dujarric, gehe man davon aus, dass das Team die Reise am Sonnabend antreten werde. Allerdings konnte oder wollte er nicht sagen, ob es bisher eine Einreisebewilligung von israelischer Seite gibt, ob Israel sich mit der Zusammensetzung der Kommission einverstanden erklärt. Der Sprecher machte jedoch noch einmal deutlich, alle Mitglieder der Kommission werden als gleichrangig angesehen. Da gibt es kein Ogata-Team, kein Nash-Team, da gibt es kein Fitzgerald-Team, da gibt es nur ein Team, geführt von Herrn Ahtisaari. Gestern war die Kommission auch mit der Menschenrechtskommissarin Mary Robinson zusammengekommen. Auch diese wollte heute über den Inhalt der Gespräche nichts sagen. Sie habe der Kommission ihre Informationen zur Verfügung gestellt, erklärte sie lediglich. Robinson selbst sollte im Auftrag der Menschenrechtskommission nach Nahost reisen, hatte aber von Israel keine Einreiseerlaubnis bekommen. Die Chancen, dass die Untersuchungskommission schon morgen reisen kann, werden hier in Genf daher eher als gering beurteilt.